Nach dem deutschen Parteiengesetz sind Spenden für Parteien legal, sofern der Spender bekannt ist. Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland dagegen sind grundsätzlich verboten. Für die fragliche Plakataktion zeichnete ein Verein verantwortlich, der in Stuttgart gegründet wurde und dem ein gewisser David Bendels vorstand. David Bendels ist ein ehemaliges Mitglied der Jungen Union. 2016 verließ er jedoch die CDU. Die AfD in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und auch im Bund zeigte sich überrascht von der Kampagne und erfreut. Denn solange die AfD oder deren Funktionäre nicht in die externe Wahlkampagne des Vereins eingebunden waren, musste sie diese auch nicht als Spende angeben. Parallelaktion heißt diese Form der anonymen Wahlkampfunterstützung, die legal ist. Die Wahlkämpfe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren nur der Anfang. Die Unterstützungsplakate des ominösen Vereins aus Stuttgart überschwemmten auch die anderen Bundesländer bei Landtagswahlkämpfen, so etwa Berlin, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern. Die geheimnisvolle Plakatwelle setzte sich bis zur Bundestagswahl 2017 fort. Aber es blieb nicht nur bei Plakaten. Es wurden auch Wahlzeitungen in Millionenauflage gedruckt, erst das Extrablatt, dann der Deutschlandkurier. Direktkunde AfD. Korrektiv erhielt 2021 Einblick in die Buchungsunterlagen der Kölner Plakatfirma Ströer, auf deren Werbeflächen die Plakate der Angstkampagne klebten. Es ging um tausende Plakate in einem Wert von mehr als 3 Millionen Euro in den Wahlkämpfen der AfD von 2016 bis 2017. Die Buchungsunterlagen von Ströer weisen eine Besonderheit auf. Als Direktkunde wird die AfD angegeben, also die Partei, die behauptet, mit der Werbung nichts zu tun zu haben, wie Korrektiv, Spiegel und das ZDF-Magazin Frontal am 15. September 2021 in einer gemeinsamen Recherche veröffentlichten. Der Verein von David Bendels taucht bei den Plakataktionen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Nordrhein-Westfalen oder für den Bundestagswahlkampf aber gar nicht auf. Der Auftraggeber ist demnach eine Werbeagentur aus der Schweiz, die Goal AG, und nicht der Verein aus Stuttgart. Der Verein mit dem langen Namen wurde offenbar nur gegründet, um die wahren Auftraggeber zu verschleiern. Die Goal AG ist in der Schweiz wegen ihren brutalen Kampagnen für die rechtsradikale SVP-Partei zur Ausschaffung und für ein Minarettverbot bekannt. Ausschaffung ist der Schweizer Begriff für Abschiebung. Sie wird geführt von dem deutschen Werbefachmann Alexander Segert, der früher im Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis, VPM, Mitglied war. Die Sekte pflegte enge Kontakte zu rechtsextremen Kreisen in der Bundesrepublik.